بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine geehrten Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer letzten Unterrichtsreihe vor Ramadan. Wir werden in Ramadan inshallah ta'ala Pause machen und nach Ramadan geben wir euch Bescheid, bi'idhnillahi ta'ala, wann es weitergeht und mit welchem Thema inshallah ta'ala. Und ihr könnt uns gerne Vorschläge schicken an die angegebene E-Mail, wo ihr auch immer Fragen schickt. Könnt ihr inshallah ta'ala auch immer eure Wünsche schicken, inshallah ta'ala, was für Thema wir nach dem Ramadan behandeln sollen. Wahrscheinlich fangen wir mal ein bisschen an mit Ehe-Themen, gemischt mit Aqidah, wie wir das besprochen hatten. Naam, heute inshallah ta'ala schließen wir aber unsere Vorbereitung für den Ramadan, diese Unterrichtsreihe schließen wir inshallah ta'ala ab. Wir haben eigentlich alles Notwendige bezüglich Fasten und Ramadan besprochen. Was uns noch fehlt, ist Tarawih und I'tikaf sowie Zakat al-Fitr und das Eid-Gebet sowie Eid selber. Na, Tarawih, fangen wir mit Tarawih an. Tarawih ist die Mehrzahl von sich ausruhen. Also sozusagen sich öfters ausruhen, sprachlich gesehen. Und Tarawih wurde so genannt, weil das Gebet, ja, an einer Stelle, weil das Gebet, dieses lange Gebet einen beruhigen soll, die Herzen beruhigen soll, weil man lange im Gebet steht, weil man lange im Ruku und lange im Sujud ist. Es wurde auch so genannt, weil die Gelehrten haben das so gesagt, weil sie nach 4 Raka langem Stehen sich ausruhten, dann wieder 4 Raka langem Stehen sich ausruhten und dann mit 3 Raka Witr beendeten. Ja. Das ist auch eine Variante. Eine andere Variante, die die Gelehrten sagten, ist, dass sie nach jedem Taslim, also nach jedem 2 Raka, sich ausruhten, bevor sie weitermachten. Und das ist die Norm gewesen bei den Gelehrten. Das war die Norm bei den Gelehrten. Das bedeutet, sie haben lange gebetet, in die Sahaba und die Tabi'in und die Atba-Tabi'in, die Salaf. Sie haben lange gebetet und dadurch, dass sie lange gebetet haben, diese 2 Raka haben die nach dem Salam sich ausgeruht. Wallahu alam. Die Gelehrten haben darüber viel gesprochen, was es bedeuten kann. Aber mit Tarawih ist eigentlich gemeint das Gebet oder beziehungsweise das freiwillige Gebet in der Gemeinschaft, das in den Nächten von Ramadan zusammen gebetet wird. Man kann es aber auch alleine beten. Das ist Tarawih. Das ist so, wenn Ramadan eintrifft, das heißt nächste Woche, Freitag, Samstag, glaube ich, entweder Freitag oder Samstag ist Ramadan. Wenn Freitag zum Beispiel Ramadan wäre, dann würden wir Donnerstagabend mit dem Tarawih-Gebeten anfangen. In der Gemeinschaft freiwillig. Es ist eine Sunna, eine freiwillige Sache, aber sehr zu empfehlen. Oder wenn man nicht kann, wenn man keine Zeit hat oder zu weit weg ist und die Moschee ist nicht so nah dran, dann betet man das zu Hause, inshallah ta'ala. Na, das ist allgemein zum Kennenlernen von Tarawih. Ich gebe euch eine kleine Einführung, wie das Ganze abläuft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat nie mehr als 11 Raka gebetet, so wie es im Hadith von Aisha kommt, die wir später sehen werden. Und er hat immer nach 2 Raka Salam gegeben. Und nach 8 Raka, die er mit 2-2-2 gebetet hat, hat er 3 Raka Witr gebetet. Sei es 2 und 1 Witr oder 3 komplett zusammen Witr. Das ist, inshallah ta'ala, beides überliefert. Erlaubt sind auch natürlich, dass du 4 auf 4 betest und dann Witr betest. Es gibt verschiedene Versionen, wie man das beten kann. Ich glaube, bis zu 7 oder 8 Versionen, wie man das beten kann, oder 9 sogar, Allahu alim. Art und Weisen, aber wir lassen uns bei der bekanntesten Anzahl. Und das ist, was bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde. Und Aisha sagt doch, wie schön diese Länge des Gebetes war. Wie schön diese Länge des Gebetes war. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat 2 Raka gebetet und er hat so lange gebetet und Aisha sagte, wie schön diese Länge des Gebetes war. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wie schön diese Länge doch war. Subhan al-Malik. Und das ist eine sehr schöne Sache. Und so sollte eigentlich Ramadan sein, dass man nicht 50 Rekka innerhalb von 10 Minuten runterrattert, Hauptsache man hat viel gebetet, sondern man sollte lange beten. Gibt es jetzt ein Problem, wenn man mehrere Rekka betet? wie es zurzeit im Umlauf ist, mit 20 Rekka. Es gibt 32 Rekka, 40 bis zu 50 Rekka gibt es. Nein, ist kein Problem, weil es gibt kein Verbot. Es gibt kein Gebot, dass man es so machen soll. Diese 11 Rekka musst du so machen. Aber es gibt kein Verbot, dass man sagt, dass du nicht mehr als 11 Rekka beten kannst. Und die Sache ist, ich habe sehr viel darüber geforscht und die Gelehrten sagen eine Regel. Die sagen, je kürzer die Gebetseinheit ist, die eine Rekka. Weil wenn man lange betet, vielleicht der ein oder andere hinten langweilt sich, weil er versteht nicht, was im Gebet abgeht. Was in den Suren, die der Imam liest, verstehen die Leute nicht. Und sie langweilen sich und sie kriegen nicht diese Ruhe zu spüren. Und das ist eigentlich das Wichtige, was man machen sollte, dass man lange betet. Und natürlich, man versteht den Koran und dadurch kommt die Ruhe. Heißt es nicht, dass wenn jemand den Koran nicht versteht, dass er nicht lange beten sollte. Nein, ganz im Gegenteil. Lange zu beten, das ist besser. Zwei Rekka, die ganze Nacht zu beten und dann eine Rekka Witr, anstatt 30, 50 Rekka zu beten. Da muss man es richtig verstehen. Aber die Gelehrten haben eine Regel gemacht. Je kürzer die Lesung im Gebet war, desto höher hat man die Anzahl gesetzt. Damit die Gemeinschaft länger zusammenbleibt. Also, so, ich gebe euch ein Beispiel. Zum Beispiel, man hat früher 8 Rekka gebetet. Wir schließen jetzt mal Witr aus. 8 Rekka. Und diese 8 Rekka, sagen wir, haben 3 Stunden gedauert. Und dann machen wir 2 Stunden, nicht so lang. 2 Stunden, weil es war wahrscheinlich noch länger. 4 Stunden, 6 Stunden, Allahu alam. Sagen wir mal 2 Stunden. Jetzt, wenn jetzt die Anzahl, die Länge der Lesung kürzer geworden ist, das heißt, er hat anstatt in der ersten Rekka nicht Surat al-Baqarah komplett gelesen, sondern nur die Hälfte oder nur 2 Seiten oder 3 Seiten. Dann was passiert? Dann hat man an der Anzahl der Rekka hinzugefügt, ja, dass man sagt 20 Rekka, 30 Rekka, 40 Rekka, sodass man diese 2 Stunden trotzdem beibehält. Und das ist die Weisheit dahinter. Das ist die Weisheit dahinter. Also wir sagen nicht, dass diejenigen, die mehr beten, falsch sind. Und wir müssen sowieso immer aufpassen, meine geehrten Geschwister, dass wir nicht immer den anderen und den einen oder anderen schlecht machen, weil er irgendetwas anderes macht. Oder wenn er irgendetwas anderes macht, und du kennst vielleicht diese Sache nicht, du kennst nur deine Ansicht, und du denkst, deins ist richtig und seins ist falsch. So machen wir das nicht. Also ist nicht der Islam gekommen. Wir gucken und wir setzen uns hin und unterhalten uns und schauen, was richtig ist. Und wenn wir nicht wissen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Fragt die Leute des Wissens, wenn ihr es nicht wisst. Wenn ihr keine Ahnung habt, dann fragt diejenigen, die Wissen haben. Na'am. Das ist bezüglich der Tarawih-Gebete und die Anzahl. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat allgemein sich mehr bemüht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, für ihn war Qiyamul Layl allgemein Pflicht. Das heißt, er hat jede Nacht gebetet. War Pflicht für ihn. Für uns ist das eine erlaubte Sache. Eine erwünschte Sache. Aber wenn der Ramadan kam, hat er sich noch mehr bemüht. Er hat sich mehr Mühe gegeben. Und das ist, was Aisha sagt. Sie berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Nacht des Ramadan At-Tarawih in der Moschee betete. Und manche Leute schlossen sich ihm an. Und in der zweiten Nacht schlossen ihm eine Menge an. Und in der dritten Nacht schlossen ihn vierte, und in der vierten Nacht noch mehr. Anschließend blieb er zu Hause. Und am Morgen sagte er: Ich habe gesehen, was ihr tatet. Was mich zurückhielt, mich euch anzuschließen, ist, weil ich besorgt war, dass dieses Gebet für euch zu vorgeschrieben Verpflichtung werden könnte. Und das ist von der Barmherzigkeit vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, also der Bericht von Aisha ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat angefangen zu beten in der Moschee. Das heißt, es war nicht normal, Qiyamul Layl, Achtung, an erster Stelle, es war nicht normal, dass er Qiyamul Layl in der Moschee gebetet hat. Aber wenn Ramadan kam, ist er in die Moschee gegangen. Allahu Akbar. Er hat mehr getan. Er hat sich mehr bemüht. Es gibt andere Hadithe, die das auch sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er hingebungsvoller war, dass er sich mehr bemühte und mehr machte und so weiter. In Ramadan kam. Besonders in den letzten 10 Nächten, darauf kommen wir gleich. Auf jeden Fall hat er das in der ersten Nacht gemacht, dann in der zweiten und dann in der dritten und vierten und die Leute wurden immer mehr. Sie schlossen sich alle ihm an. Und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der 5. und 6. die kommenden Nächte zu Hause geblieben. Warum? Aus Barmherzigkeit gegenüber seiner Umma. Allahu Akbar. Allahu Akbar, was für ein Prophet. Was für ein Prophet, Subhanal Malik. Warum? Warum hat er das getan? Er sagt, ich habe Angst gehabt, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch diese Sache zur Pflicht macht und ihr könnt es nicht schaffen. Subhanallah, stell dich vor, Ramadan, Tarawih-Gebet zu beten wäre Pflicht. In der Moschee. In der Moschee, Tarawih-Gebet wäre zu beten. Dann hätten wir ein Tammatul Kubra, wird man auf Arabisch sagen. Ein gewaltiges Problem, eine große Katastrophe. Subhanallah, weil heutzutage schaffen nicht mal die Leute, 5 Gebete in der Moschee zu beten. Und wir reden von islamischen Ländern. Ja, in Deutschland ist wieder ein anderes Thema. Aber wenn jetzt noch Ramadan, Tarawih, Pflicht wäre, Subhanallah, das wäre sehr Katastrophe für die Muslime und sie werden sehr viele Sünden haben. Deswegen eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, von seinem Gesandten für die Umma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam pflegte auch in Ramadan, in Qiyamul Layl, als er im Sujud war, viel Dua zu machen. Sehr, sehr viel Dua für sich, für seine Familie, für seine Gemeinschaft und so weiter. Und das ist auch eine sehr gute Sunna. Und es gab eine bestimmte Dua, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und dies überliefert auch Aisha. Er sagte, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Und das ist sehr schön. Allahu Akbar. Er sagt, Allahumma innaka afuun. Oh Allah, du bist der Vergebende. Tuhibbul afwa. Du liebst die Vergebung. Fa'afu anni, so vergebe mir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, das sagt der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam. Und diese Sache sollten wir uns ans Herz legen. Diese Dua sollten wir uns machen. Sollten wir machen in jeder Ruku, in jedem Sujud, die wir machen, in Ramadan, in Tarawih. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Du kannst es auch auf Deutsch machen, wenn du es nicht auf Arabisch hinkriegst. Oh Allah, du bist der Vergebende, du liebst die Vergebung, so vergibe mir. Und natürlich allgemein kannst du viel mehr Dua machen, die dir beliebt, die dir ans Herz geht, die dein Herz mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit erfüllt. Und dadurch du Allah subhanahu wa ta'ala bittest und Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache dann inshallah ta'ala eher annehmen. Naam, das war bezüglich Tarawih. Falls ihr Fragen habt, wie immer direkt E-Mail schicken, ja, oder wenn ihr Facebook habt, in Facebook schreiben, dann in Facebook aber bitte nach dem Unterricht, inshallah ta'ala, damit wir die Fragen dann beantworten können. Taib, dann haben wir Al-I'tikaf. Al-I'tikaf, das ist, bedeutet sich zurückziehen, sprachlich gesehen. Sich zurückziehen. Und im Islam ist das, dass man sich zurückzieht in die Moschee, in der Moschee etwas verweilt, in den letzten 10 Tagen, beziehungsweise in den letzten 10 Nächten von Ramadan, um viele gottesdienstliche Ibadat oder gottesdienstliche Handlungen zu machen. Na, das ist Ethik so erklärt. Und das ist eine Sunna, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht unterlassen hat. Und diese Moschee, in der man diese I'tikaf macht, sollte eine Moschee sein, wo es Jum'a gibt, wo man Jum'a betet. Jetzt wird man sagen, ja, wie kommst du drauf, dass man es eine Moschee gibt und da betet man keine Jum'a drauf drin. Und das in islamischen Ländern normal. Man hat dort, und sie trennen das unter 2 Namen, sie sagen Masjid und Musalla. Ein Masjid ist eine größere Moschee, in der sich die Leute zum Jum'a treffen und von denen gibt es nicht so viele. Und dann gibt es diese Musalliyat, die Gebetsplätze oder die Plätze, an denen man betet. Und davon gibt es mehrere. Das sind kleinere Räume, die die Leute in der Nähe von ihrer Arbeit, in ihren Häusern haben, wo sie ihre 5-täglichen Gebete drin beten. Na, deswegen sagen die Gelehrten in einer Moschee, in der man Jumma betet. Natürlich ist die Absicht in dieser Sache sehr wichtig, dass man, wenn du jetzt dir 10 Tage gefasst hast, so I'tikaf zu machen, dich zurückzuziehen, dann musst du eine reine Absicht haben. Und du musst als nächste Säule, wenn du 10 Tage machen willst, du musst in der 20. Nacht, die auf den 21. trifft, vor Sonnenuntergang eintreten. Also das heißt, wir haben den 20. Ramadan, du willst jetzt 10 Nächte I'tikaf machen. Dann am diesen 20. du machst ja die Absicht, dass du in I'tikaf reingehst und bevor die Sonne untergeht, vor Maghrib-Gebet, trittst du in I'tikaf ein, gehst du in die Moschee rein und kommst erst nach 10 Tagen sozusagen wieder raus. Na, das sind so die Säulen, die man hat für für Etikaf, dass du da reingehst und du darfst erst rausgehen, wenn Eid bekannt ist. Und dann da Maghrib beten und nach Maghrib erst den, die Moschee verlassen. Und die Moschee darfst du nicht verlassen, außer für einen triftigen Grund. Außer für einen sehr, sehr, sehr wichtigen Grund. Nicht, du willst was einkaufen, du willst kurz nach Hause essen und so. Nein, das nicht. Das ist normal. Alhamdulillah, heutzutage ist es so geworden, dass die Moscheen Essen anbieten. Überall, Alhamdulillah, sehr, sehr, sehr schön. Man muss gar nicht rausgehen. Die Moscheen haben Toiletten, sie haben Bäder. Man muss gar nichts mehr machen. Man muss gar nicht mehr zu Hause. Du brauchst nur gute Kleider, vielleicht eine Decke, Kissen und dann Alhamdulillah. Und das Wichtige an Itikaf ist, dass man nicht unnötig redet. Es sollte kein Brüdertreff oder Schwesterntreff sein. Itikaf ist dazu da, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen, viel Ibadat zu machen, viel Dua zu machen, viel Koran zu machen. Und wenn wir das nicht tun, warum machen wir Itikaf? Dann treffen wir uns mit den ganzen Brüdern und Schwestern. Manche machen das und sagen, komm, wir machen zu 10. Itikaf. Und dann sitzen sie den ganzen Tag und ganze Nacht und sie schwätzen die ganze Zeit, und nichts bleibt übrig von ihrem Itikaf. Und das ist sehr, sehr schade. Deswegen empfehle ich jedem Bruder, jeder Schwester, der ehrlich und aufrichtig ist, der, wenn er sagt, ich kann nicht alleine machen, dann nimmt er sich eine Person mit, der er vertraut. Und sie gehen irgendwo hin, wo nicht so viele Leute sind und machen, oder wo sie unbekannt sind und machen dort I'tikaf. Na, der Prophet Aisha sagte, in Bukhari Muslim überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Nacht durchwachte, besonders hingebungsvoll war, wenn die letzten 10 Nächte anbrach. Das heißt, er war mehr wach in den letzten 10 Nächten und hat mehr gemacht, mehr Koran gelesen, mehr hingegeben. Also er war mehr mit Ibadat beschäftigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagt sie, pflegte die letzten 10 Nächte so hingebungsvoll zu sein, wie es an anderen Tagen bzw. Nächten nicht war. Und er sagte auch, dass er, sie sagte auch, dass er bis zu seinem Tod pflegte, in den letzten 10 Tagen von Ramadan Itikaf zu verrichten. Und nach seinem Tod machten seine Frauen Itikaf weiter. Na'am. Und das ist überliefert bei Bukhari al-Muslim. Und in einer anderen Überlieferung, im Todesjahr des Propheten, machte er 20 Tage Itikaf. Und in einer anderen Überlieferung von Bukhari al-Muslim, der Prophet sallallahu alaihi wasallam reichte, als er in die Moschee Itikaf verrichtete, seinen Kopf aus der Moschee hinaus, damit Aisha, die ihre Tage hatte und ihrem Zimmer saß, ihm seine Haare wusch und kämmte. Und das ist sehr interessant, subhanallah. Das ist sehr interessant. Bezüglich der Tage, es sind 10 Tage. 20 Tage, sagen die Gelehrten, hatte, weil er einmal hatte das verpasst, wegen einer Schlacht oder irgendetwas anderes. Und deswegen hat er noch sozusagen diese 10 Tage nachgeholt. Allahu alam, 10 Tage sind Sunna auf jeden Fall. Und das Interessante war jetzt dieser Hadith. Und das ist sehr schön, subhanallah. Der Prophet hatte seine Moschee, er hat Tür aufgemacht, er war direkt bei sich zu Hause. Oder er war zu Hause, hat Tür aufgemacht, war in der Moschee drin. Und das ist eine sehr schöne Sache. Deswegen konnte er seinen Kopf einfach rausstrecken, wenn er im Itikaf war. Achtung, er hat nicht die Moschee verlassen, nur seinen Kopf rausgestreckt, damit Aisha ihm seine Haare gewaschen hat. Obwohl sie ihre Tage hatte. Das ist ein Beweis für die Leute, die sagen, eine Frau, wenn sie ihre Tage hat, darf den Mann nicht anfassen und solche Sachen. Allahu alam, gibt vielen Quatsch, der erzählt wird. Und na, sie wusch seine Haare und kämmte seine Haare. Und das ist eine sehr schöne Sache, subhanallah. Und wie schon erwähnt, man darf die Moschee nicht verlassen. Aber deine Frauen und deine Kinder dürfen dich besuchen, so wie die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam es getan haben. Und das Interessante beim Propheten sallallahu alaihi wasallam war, er hat sich in der Moschee ein kleines Zelt aufgebaut. Also nicht, dass ihr das falsch versteht, nicht, dass ihr jetzt geht in die Moschee und baut ein riesen Zelt auf. Er hat sich ein Zelt aufgebaut, dass er alleine war und ihn niemand stört. Subhanallah. Das meinte ich vorhin mit dieser Sache, dass man aufpasst, nicht so viel Quatsch macht, sondern sich konzentriert auf Ibadah, auf Allah, dass man Allah subhanahu wa ta'ala näher kommt. Und er hatte ein Zelt und immer wenn seine Frau zu Besuch kam oder er das wollte, dann kam er aus dem Zelt, aus der Moschee, in die Moschee, die beziehungsweise in der Moschee war. Und wenn dann seine Frauen gegangen waren, ging er wieder da rein und konzentrierte sich weiter auf seine Ibadah. Na, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn jetzt eine Moschee keine Dusche hat und man bekommt einen Janabe-Zustand durch einen Traum oder so, und man muss duschen natürlich, dann ist das eine Notwendigkeit und es ist erlaubt, dann in dieser Sache die Moschee zu verlassen, nach Hause zu gehen, duschen und sofort wieder in die Moschee. Nicht, dass du sagst, okay, ich nutze das, dann gehe ich noch einkaufen, dann mache ich noch dies und dann esse ich zu Hause und dann, nein. Du gehst nach Hause, Janabe-Zustand und duschen und dann wieder zurück. Nur das Notwendige machen. Nein. Und wenn du unnötig die Moschee verlässt, wenn du unnötig die Moschee verlässt, dann ist dein Etikaf gebrochen. Dann ist dein Etikaf gebrochen. Oder wenn du, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren, aber alles gibt's. Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran erwähnt, ja, dass wir uns nicht unseren Frauen nähren sollen in den Nächten, in denen wir Etikaf machen. Subhanallah. Also Geschlechtsverkehr bricht natürlich auch. Ja, das ist eine gewaltige Sache. Ja, jemand ist in Etikaf und dann kommt seine Frau zu Besuch. Ja, und er hat so ein eigenes Zelt. Und dann macht der Geschlechtsverkehr in der Moschee in diesem Zelt. A'udhu billah. Ja, a'udhu billah von dieser Sache. Dann auf jeden Fall ist die Sache so, dass sein Etikaf gebrochen ist. Subhanallah. Möge Allah uns bewahren. Und bei den Frauen natürlich ist das so, dass wenn sie Etikaf machen und ihre Periode eintritt oder ihr Wochenbett, dann ist ihr Etikaf auch gebrochen. Ja, weil sie können nicht wirklich Ibadat machen in dieser Sache. Das Einzige, was sie machen können, ist natürlich dann Koran lesen, aber sie dürfen sich auch in der Moschee aufhalten, aber ihr Etikaf ist ungültig. Ihr Etikaf wird dadurch ungültig, wird dadurch gebrochen. Natürlich der Austritt vom Islam, wenn man den Islam verlässt, dann bricht das auch den Etikaf. Was noch interessant ist für die Frau, ist der Tod von ihrem Gatten. Das heißt, die Frau macht gerade Etikaf mit ihrem Mann zusammen und ihr Mann stirbt zum Beispiel. Dann natürlich, man muss sich um diese ganzen Sachen kümmern. Und sie muss dann diese Zeit, die sie hat, diese Trauerzeit, muss sie zu Hause verbringen. Diese Trauerzeit verbringt sie dann zu Hause. Und deswegen ist ihr Etikaf dadurch auch gebrochen oder bricht diese Sache ihr Etikaf auch. Na, und Al-Etikaf endet, wie gesagt, am letzten Tag nach Maghrib. Der letzte Tag. Zum Beispiel ist der letzte Tag der 30. Ramadan. Dann du betest Maghrib. Und sobald du Maghrib gebetet hast, ist dein Etikaf zu Ende. Du gehst nach Hause, kannst dich duschen, vorbereitet für den nächsten Tag und den Tag von Eid. Jetzt könnte einer sagen, warum sollte ich überhaupt Etikaf machen? Ja, natürlich eine Sache, dass in der ersten Linie dass es Sunna ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Und das müsste uns schon reichen, dass er das gemacht hat, dass wir das auch machen. Aber es gibt noch einen anderen Grund und das ist Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Und wir haben ihn, den Koran, herabgesandt in Laylatul Qadr, in der Nacht von Qadr. Manche sagen die Bestimmungsnacht. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Und was lässt dich wissen, was Laylatul Qadr ist? Was ist Laylatul Qadr? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Allah. Allahu Akbar. Und wir hatten das schon erwähnt. Aber diese Nacht, versuchen alle zu erwischen in den letzten 10 Nächten. Eine Nacht, khayrun min alf shahr. Gesegneter, besser, segensreicher als 1000 Monate. Das heißt, wenn du in dieser Nacht betest, wie wenn du 1000 Nächte gebetet hast, 1000 Monate gebetet hast. Wenn du in dieser Nacht Koran liest, wie wenn du 1000 Monate Koran gelesen hattest. Wenn du in dieser Nacht Gutes sprichst, dhikr machst, wie wenn du 1000 Monate das gemacht hättest. Und wehe demjenigen, der diese Nacht verpasst und er redet und er quatscht und er spielt und macht. Subhanallah, stell dir vor, du triffst Laylatul Qadr und du bist am Reden mit deinen Freunden und quatschen und Spaß machen und über Dunya reden, wie wenn du 1000 Monate das so gemacht hättest. Subhanallah, willst du so oder willst du die gute Taten? Muss man sich überlegen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. In ihr kommen die Engel und Ar-Ruh, und hier ist Jibril a.s. gemeint, herab mit der Erlaubnis ihres Herrn, mit jeglicher Angelegenheit. Salamun hier, hatta matla al-Fajr. Sie ist ein Salam, ein Frieden, ein Segen, eine Ruhe. Allahu Akbar. Und viel mehr als das, hatta matla al-Fajr. Bis der Fajr aufgeht. Bis der Fajr aufgeht. Subhanal Malik. Und wir haben die anderen Hadithe bezüglich Laylat al-Qadr erwähnt. Subhanallah. Die besser sind, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass eine Nacht besser ist als 1000 Monate, und wer den Nutzen davon verliert, der hat etwas Unersetzbares verloren, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wer die Nacht von Laylatul Qadr verpasst, verschläft oder sonst irgendetwas tut, der hat etwas Gewaltiges verloren. Allahu Akbar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ramadan erreichen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Laylatul Qadr erreichen lassen. Subhanal Malik. Und ich sage hier eine Sache. Damit wir die 5 täglichen Gebete richtig verstehen. Damit wir Fajr richtig verstehen. Und das richtig verinnerlichen, meine geehrten Geschwister. Es ist besser für dich, Laylatul Qadr zu verschlafen, aber dafür das Fajr-Gebet zu erreichen, als wenn du die ganze Nacht betest und Fajr-Gebet verpasst. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Denn das Pflichtgebet ist besser bei Allah subhanahu wa ta'ala als die Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Allahu Akbar. Das heißt, nochmal, die Nacht zu verschlafen von Laylatul Qadr, verschlafen, beziehungsweise zu schlafen mit der Absicht, dass du sagst, wenn ich jetzt schlafe, dann schaffe ich Fajr, ist besser für dich, als wenn du sagst, ich bete die ganze Nacht und verpasst du Fajr. Fajr ist wichtiger. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nichtsdestotrotz sollte ein Muslim, ein gläubiger Mu'min, ein Diener Allahs, sich bemühen, Laylatul Qadr zu erreichen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in Bukhari Muslim, wer in der Nacht von Al-Qadr, ja, in der Bestimmungsnacht, im Gebet steht, im Glauben und in der Hoffnung auf die Belohnung Allahs, dem werden alle seine vorherigen Sünden vergeben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und natürlich sind hier die kleinen Sünden gemeint. Große Sünden, merkt euch das, große Sünden brauchen immer Tauba. Immer ohne Tauba geht nichts. Du kannst nicht einfach eine Tat machen, du kannst nicht einfach jemanden töten und sagst, ich spende jetzt. Funktioniert nicht. Du musst Taube machen. Und bei bestimmten Sachen wie Mord, da musst du Blutgeld zahlen. Und vielleicht du wirst selber, Allah muss zahlen. Auf jeden Fall, ein interessantes Thema ist für uns, wann ist Laylatul Qadr? Wann ist Laylatul Qadr? Und es gibt verschiedene Hadithe. Und die authentischsten sind, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Laylatul Qadr ist in den letzten 10 Nächten von Ramadan. Deswegen I'tikaf in den letzten 10 Nächten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, sucht in den letzten 10 ungeraden Nächten Laylatul Qadr. In den letzten 10, das heißt, wir haben 29, 27, 25, 23 und so weiter. In den letzten 10 Nächten. Und es gibt keine einzige authentische Überlieferung vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in dem er etwas sagt oder hindeutet, dass der 27. Laylatul Qadr wäre. Dass wir uns da richtig verstehen. Der 27. Er kann Laylatul Qadr sein, aber er ist es nicht, wie sagt man, mutlaqan, er ist es nicht sicher, der 27. Weil die Leute, die flippen aus, die kommen den ganzen Ramadan nicht zu Tarawih, und am 27. dann siehst du, da siehst du, dass die Moscheen voll werden. Da siehst du, dass auf einmal Leute in die Moschee kommen, die du vorher nie gesehen hast. Weil die sagen, ich bete jetzt einmal in dieser Nacht und die siehst du nie wieder. Du weißt nicht mehr, ob diese Leute beten. Vielleicht beten sie nicht. Die denken sich, ich komme in diese Nacht beten, das reicht für 1000 Monate. Wir sehen uns nach 1000 Monaten wieder. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren für diese Sache. Deswegen, es war eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Wissen darüber entzogen hat, als sich 2 Leute stritten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam herauskam und sagte, ich wollte euch gerade berichten, wann Laylatul Qadr ist, aber mir wurde es das Wissen entzogen, weil sich 2 von euch gestritten haben. Subhanallah. Subhanallah. Aber es ist ein Segen, damit sich die Muslime anstrengen und nicht auf einen Tag konzentrieren. Na'am. Inshallah ta'ala, wir müssen ein bisschen beeilen. Wir haben noch Zakatul Fitr. Zakatul Fitr ist eine Spende, die jeder Muslim am Ende von Ramadan geben muss. Und am besten in der Nacht, an den letzten Tag, bevor Eid ist. Bevor das Ramadan-Festtag ist, soll er das geben, und zwar in Essenform. Und das ist die Standard. Das ist Standard. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also Ibn Umar, sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erlegte Zakat al-Fitr in Hohlmaß-Datteln oder Gersten auf. Und die haben Datteln gegeben oder Gersten. Und Ibn Abbas sagte, der Gesandte Allah erlegte Zakat al-Fitr als Reinigung für den Fastenden von dem nutzlosen Gerede während des Ramadan und als Speise für die Armen. Das heißt, Zakat al-Fitr, was du geben musst, ist eine Reinigung für deine Sünden, die du in Ramadan getan hast. Oder beziehungsweise für diese nutzlose Sachen, wenn du keine Sünden getan hast, aber diese nutzlose, unnötigen Sachen, eine Reinigung für dich oder eine Speise für die Armen. Taib. Und Zakat al-Fitr, wie wir gesagt haben, gibt man normalerweise in Essensform, je nachdem, was das Land an ihrem Essen, ihr Standardessen ist. Bei einem gibst du Datteln, bei anderen gibst du Reis, bei anderen gibst du Gerste, bei anderen gibst du Korn, je nachdem. Und natürlich immer eine vollständige Mahlzeit. Und Zakat al-Fitr kann man, die Gelehrten haben sich natürlich darüber gestritten, die hanefitische Rechtsschule ist der Meinung, dass man es in Form von Geld geben kann, das heißt dem Armen gibst du direkt Geld in die Hand. Aber die Mehrheit der Gelehrten sind der Meinung, dass das nicht erlaubt ist. Aber du darfst Geld einer Organisation, einer Moschee oder sonst jemanden, den du vertraust, geben, der das für dich dann an die Arme bringt, weil zum Beispiel in Deutschland, wir werden kaum arme Leute hier finden. Deswegen spenden wir in arme Städte, in arme Länder, damit diese am Tag von Eid was Schönes zum Essen haben und sich darauf freuen und auch ein schönes Eid haben. Weil wie traurig ist das, wenn sie Eid haben und sie haben nicht mal was zum Essen und Trinken. Deswegen ist diese Zakat al-Fitr erstmal eine Reinigung für uns und zweitens Speise für die Armen, die nichts haben. Und deswegen ist es Pflicht, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat es Pflicht gemacht für jeden. Ibn Umar sagte, der Gesandte Allah erlegte dem Sklaven und dem Freien, dem Männlichen und dem Weiblichen, dem Kleinen und dem Großen, unter den Muslimen Zakat al-Fitr auf. Jeder muss uns Zakat al-Fitr geben. Und jeder, für den du zuständig bist, für den musst du Zakat al-Fitr geben. Zum Beispiel, du bist Vater, du hast eine Frau, und bei dir leben drei Kinder, und dann gibst du für fünf Personen Zakat al-Fitr. Und das ist natürlich unterschiedlich, was ein Essen ist. 10 Euro, 15 Euro, 7 Euro, je nach Land. Das heißt, du gibst für fünf Leute. Wenn noch deine Eltern da sind, auf die du aufpasst, gibst du für sieben Leute. Du bist eine Mutter alleinerziehend mit zwei Kindern, gibst du für drei Leute. Je nachdem, für wen du zuständig bist. Und manche Gelehrte haben auch gesagt, dass es wünschenswert ist, wenn deine Frau zum Beispiel schwanger ist und sie hat einen Fötus im Bauch, dass man auch für diesen Fötus sogar gibt. Sie haben keine Pflicht gemacht, aber sie haben es als wünschenswert angesehen. Aber für jeden anderen ist es Pflicht. Ja, für jeden kleinen, großen, freien, Sklaven, für jeden, den du verantwortlich bist, gibst du Zakat al-Fitr. Nein. Und für wen gibst du Zakat al-Fitr? Wir haben die ganzen Kategorien für Zakat al-Fitr, hauptsächlich die Armen, Bedürftigen und so weiter. Nein. Das bezüglich Zakat al-Fitr, bevor wir abschließen, gehen wir über zum Eid-Gebet. Das heißt, wir haben jetzt Tarawih geschafft, wir haben Etikaf gemacht, wir haben Laylul Qadr inshallah ta'ala erreicht, dann haben wir Zakat al-Fitr gegeben, nachdem wir von Etikaf rausgekommen sind, und jetzt bereiten wir uns für das Eid-Gebet vor. Das Eid-Gebet, es gibt Ikhtilaf unter den Gelehrten, ist das Pflicht oder ist es eine Sunna? Und die richtige Meinung ist, dass es eine starke Sunna ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das Eid-Gebet, das Festgebet, ist der erste von Ramadan, also Eid al-Fitr, das Fitr-Fest, das Essensfest sozusagen, kann man sagen, das Essensfest oder das Ramadan-Fest oder Fitr-Fest, nennt es wie ihr wollt, aber nicht Zuckerfest, bitte. Es ist kein Zuckerfest. Nicht nur, dass wir es richtig verstehen. Fitr-Fest kann man sagen, du kannst sagen Fitr-Fest, Ramadan-Fest, du kannst sagen Essensfest, weil Fitr von Fatara, von Essen. Das ist der erste Tag von Shawwal. Das heißt, 30 Tage oder 29 Tage von Ramadan sind vollendet. Der erste Tag direkt danach ist Shawwal. An diesem Tag ist es verboten zu fasten, haben wir durchgenommen. Dieser Tag ist unser Feiertag. Und zu diesem Feiertag, zu diesem Gebet sollten alle rausgehen. Sie sollten alle zur Moschee gehen. Oder normalerweise betet man das nicht in der Moschee, aber wir können leider in Deutschland nichts anderes machen. Wenn man Hallen mieten kann, dann ist das schön, oder bestimmte Plätze draußen hat, dann ist das schön. Ansonsten gehen alle mit, sogar die Frauen mit Periode und die Kinder und so alles. Und die Frauen mit Periode nehmen nicht am Gebet teil, aber sie schauen sich das alles an. Die sollen einfach dabei sein, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das in den Hadithen gesagt hat. Und sie sollen alle mitkommen und rausgehen. Und die Zeit vom Eid-Gebet, vom Festgebet, ist, nachdem die Sonne die Höhe eines Speers erreicht hat, wie es im Hadith kommt. Nachdem die Sonne geht auf, das heißt, die Sonnenaufgang ist zum Beispiel 6 Uhr. Und die Gebetszeit wäre so 6.30 Uhr etwa. Die Höhe eines Speers ist so 15, 20, 30 Minuten ungefähr. Von da an bis Mittag, bis Dhuhr hat man Zeit, das zu beten. Und jetzt, bevor wir jetzt großartig irgendwas hineinfahren, gehe ich mit euch das durch. Was brauche ich alles für ein Gebet? Erstens, man sollte sich gut kleiden. Vorher sollte man sich natürlich duschen, sich gut kleiden, schöne Kleidung holen oder etwas Weißes. Etwas, was schön ist, was man sonst normalerweise nicht anzieht oder nicht so oft anzieht. Man sollte sich parfümisieren, für die Männer, die Frauen nicht, wenn sie zum Moschee gehen oder rausgehen. Dann vorher etwas essen, das ist eine kleine Sunna, dass du etwas Kleines zu dir nimmst, bevor du zum Fitr-Fest gehst. Dann, es gibt keine Gebete vor oder nach dem Festgebet. Es gibt auch, das Gebet wird auch nicht mit Ersan oder Iqama gemacht. Und man bis zum Gebet, bis das Gebet anfängt, soll man viele Takbirat gemacht. Das heißt, man sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und es gibt verschiedene Versionen, kann man sich nachlesen im Internet. Aber viele Takbirat wiederholen. Und das Gebet besteht aus zwei Rekka. Das Gebet besteht aus zwei Rekka. Im ersten Rekka hat man 7 Takbirat und im zweiten Rekka 5 Takbirat. Das heißt, wir beten, wir sagen Allahu Akbar. Wir machen ganz schnell die Art und Weise. Wir sagen Allahu Akbar. Dann machen wir die Öffnungsdua, was wir normalerweise machen. Bevor wir Al-Fatiha lesen, machen wir 7 Takbirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und zwar ohne Hände zu heben und jeder leise für sich, außer der Imam, der macht das laut natürlich. Ja. Der Imam sagt Allahu Akbar und sagt für dich selber Allahu Akbar. Und ohne Hände zu heben. Ja. Ohne Hände hochzuheben. 7-mal. Und dann liest der Imam Fatiha und eine Sura, geht runter, Ruku, Sujud, kommt wieder hoch. Und wenn er oben ist, macht er wieder 5 Takbirat. Ohne Hände heben und laut der Imam und der Ma'mum, die Leute hinter ihm, die machen leise und dann liest er Fatiha und eine Sura und beendet das Gebet. Und dann nach dem Gebet gibt es eine Khutba. Eine Khutba, wie bei Jumma, nur dass er nicht sitzt, dass er nicht unterbricht, sondern er macht einmal in einem Stehen, in einem Atemzug sozusagen. Ohne Sitzen, ohne Unterbrechung. Und wie gesagt, das ist eine freiwillige Sache. Wer will, kann das beten, wer nicht will, muss das nicht beten. Und genauso die Khutba, wer will, kann sie anhören und wer nicht will, muss sie nicht anhören. Aber es ist eine sehr starke Sünde und es ist sehr, sehr empfehlenswert, besonders an diesem Tag, wo alle zusammenkommen und danach man sich gratuliert und sich die Hände schüttelt und sich miteinander freut, dann ist es gut, noch die Khutba mit anzuhören. Und der Imam sollte nicht sehr, sehr lange die Khutba rauszögern, weil die Leute, sie haben Arbeit, sie haben Sachen zu erledigen. Eine ganz normale Khutba, vielleicht von einer halben Stunde oder 15 Minuten, 20 Minuten, die wichtigsten Sachen erwähnen. Inshallah ta'ala, und dann gemeinsam das Eid-Gebet bzw. den Festtag genießen. Und natürlich sollte man sich einander besuchen an diesem Tag. Man sollte zueinander gehen, man sollte die Familien besuchen zusammen. Es gibt viele Traditionen, die man da machen kann, die nicht dem Islam widersprechen. Auf jeden Fall sollte dieser Tag mit sehr viel Freude und sehr viel Liebe gefüllt sein, dass dieser Tag etwas Schönes ist. Und wenn man Bekannte oder Verwandte oder Freunde hat, dass man weiß, dass sie alleine sind, dann sollte man diese Leute einladen, dass sie nicht an diesem Tag alleine sind. Wallahu a'lam. Das war Alhamdulillah, wir haben alles geschafft bezüglich Ramadan. Jetzt den letzten Unterricht noch schnell die ganz wichtigsten Sachen zum Abschluss gebracht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Reihe segnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch davon profitieren lassen. Und vergesst nicht, mich inshallah ta'ala in euren Gebeten einzuschließen, wenn ihr in Ramadan seid, wenn ihr in Qiyamul Layl seid. Denkt an mich, macht Bittgebete für mich, inshallah ta'ala. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.